Was ist richtig? A, B oder C? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Beispiel. Das waren die Verkehrshinweise und der aktuelle Wetterbericht. Es ist 21 Uhr. Sie hören jetzt die Nachrichten. Das waren die Verkehrshinweise und der aktuelle Wetterbericht. Es ist 21 Uhr. Sie hören jetzt die Nachrichten.